Schönen guten Tag. Mein Guten Name ist Çetin Doğan. Ich bin heute der diensthabende Arzt und würde jetzt gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, natürlich, Doktor. Okay. Bitte fragen Sie nach etwas nicht verstehen, wenn Sie etwas nicht verstehen. Wie heißen Sie denn? Ja, warum fragen Sie nochmal? Ich habe schon alles bei der Anmeldung gegeben. Ja, es ist sehr wichtig, die Daten zu bestätigen, damit wir sie nicht mit anderen Patienten verwechseln. Ja, okay. Mein Name ist Dieter Kazmarek. Dieter Kazmarek. Okay, könnten Sie das langsam und deutlich buchstabieren? D-I-E-T-E-R. Entschuldigung, A oder E? E wie Erge oder A wie Nee, Anton? Imdiate. kein A. E wie Emil. E wie Emil, Dieter. Okay. D, I wie Ida, E Ja, wie okay. Emil, T T wie Theodor, E wie Emil, okay, R R. wie Richard. Okay, ja, bitte. Kaczmarek. Ja, K wie Kazmarek, A wie Anton, Z, Marek. Okay, Kazmarek. Herr Kazmarek, wie alt sind Sie? Ich bin 59 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? Am letzten Tag des Jahres 62. 62, wie schön. Ja. Okay, wie groß sind Sie? 1,88 Meter. 83. Wissen Sie, wie viel Sie wiegen? 74,5 oder ich weiß es nicht. Okay. Ja, Herr Kasmaris, was führt Sie denn heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, meine Kumpels haben mich gezwungen, hierher zu kommen. Ja, sie haben gesagt, es geht nicht mehr. Ich habe Magenschmerzen, Herr Doktor, seit Magen. 3 Wochen. Seit 3 Wochen Magenschmerzen. Was meinen Sie mit Magen? Wo genau sind Ihre Schmerzen? Könnten Sie mir zeigen? Im Bauch, Oberbauch Ja. und um den Nabel. Auch um den Nabel. Ja. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Strahlen, was meinen Sie? Ja, ich meine in andere Körperregionen, zum Beispiel außer ihres Bauchs, strahlende Schmerzen auf andere Körperregionen, in den Rücken, in die Schulter oder in den Unterbauch. Ja, die Schmerzen sind in den Rücken, manchmal ganzen Bauch. Rücken, okay. Ja, Ja, sind die ach ja, Schmerzen in den plötzlich Rücken. oder langsam aufgetreten? Herr Kaczmarek. Ja, am Anfang, ja, plötzlich aufgetreten, ja, nach Ja. dem Fernseher. Ja, Ja, sind etwas sie gegeben. dauerhaft oder verschwinden sie zeitweise? Ja, seit langen Zeiten die Schmerzen da, aber in den letzten Wochen, ja, die Schmerzen in kolikartig und dauerhaft da. Kolikartig und dauerhaft. Okay. Was meinen Sie seit langem? Seit wann haben Sie oder ähnliche Beschwerden früher gehabt? Sie haben am Anfang gesagt, seit 3 Tagen. Nee, nee, seit 3 Wochen. Seit 3 Ja. Wochen, ja. Seit 3 Wochen. Aber Okay. ähnliche Beschwerden, meine Bauchschmerzen, eigentlich dauert circa 3 Monaten. 3 Monate. Aber das war leichte. Ja, letzte Okay. 3 Wochen war Okay, das habe ich schlimmer verstanden. geworden. Ja, im Laufe der Zeit sind sie schlimmer geworden. Okay. Entschuldigung. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 keine Schmerzen und 10 die stärksten Schmerzen bedeutet? Die Schmerzen circa, ja, jetzt Das habe ich nicht gesehen. Fünf. 5 von 10, okay, Ja. das habe ich notiert. Gibt es einen Auslöser für Ihre Schmerzen, zum Beispiel nach dem Essen oder Ja, Bewegung oder? nach dem Fest gestern Abend habe ich einen Eiersalat mit Brot und Butter Aber ich gegessen. meine Auslöser. Sie haben eben schon gesagt, seit 3 Wochen haben Sie diese Schmerzen. Ja. Vielleicht bis vor 3 Wochen, meine ich. Ja. Ja, nach dem Essen. Nach dem Essen können wir Ja, kann sagen. ich sagen. Und Okay. deswegen, ich trinke viel Alkohol, Bier und aber das hat mir nicht geholfen. Ja, vorher, wenn ich trinke, geht es ein bisschen gut. Aber jetzt, es funktioniert nicht. Herr Kaczmarek, Nein, Alkohol ist nicht ein Medikament. Sie brauchen eine echte Lösung für Ihre ja, Probleme, aber das hilft Beschwerden. mir. Und Und ach. ja, das habe ich ja, das kann ich gut nachvollziehen, aber ja, wir versuchen heute eine echte Lösung für Ihre Schmerzen herausfinden. Okay, bitte machen Sie sich keine Sorge. Und ich würde gerne Okay. wissen, gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder lindert? Zum Beispiel, Sie haben gesagt, nach dem Essen, haben Ihre Schmerzen angefangen. Und gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, außer Essen? Ja, alle, was ich gegessen habe. Immer Essen. Ja, Wenn nach Sie dem essen, Essen. wenn Sie essen, Ja. verstärken sich die Schmerzen. Okay. Entschuldigung. Herr Kazmarek, haben Sie dagegen außer Alkohol Medikamente Nee, eingenommen? habe ich Okay. gar nicht mit Okay. Medikamenten umgehen. Kein Medikament damit. Ja, Sie haben schon gesagt, dass Sie seit langem, seit 3 Monaten diese Beschwerden haben. Habe ich richtig verstanden? Ja, richtig. Ja. Ja, waren Sie deswegen schon einmal beim Arzt? Da habe ich kein Hausarzt. Ich habe. Ist das zum ersten Mal? Ja, erste Okay. Mal. Seit circa Okay. 10 Jahren habe ich nicht ihr Hausarzt besucht und dessen Oh, ich das ist erinnere so. mich nicht an, Das wer ist zu ist. lang, Herr Kaczmarek. Sie sind 59 Jahre alt. Auch wenn Sie sich gesund fühlen, sollten Sie regelmäßig Ihren Hausarzt besuchen. Ja, dadurch können wir viele gesundheitliche Probleme früh erkennen und eine bestmögliche Behandlung planen und behandeln. Deswegen ist es Ja. Sehr wichtig, die regelmäßige Ja, Besuchung. ich war Okay. gesund. Vorher habe ich keine gesundheitliche Probleme, Okay. deswegen bin ich nicht besucht. Wie gesagt, auch wenn Sie sich gesund fühlen. Okay. Ja. Ja, haben Sie Sodbrennen, saures Ausstoß oder Völlegefühl? Ja, alle. Ja. Alles habe ich. Ja. Alle diese Beschwerden haben Sie. Ja, Kann ja, ich so ja. notieren? Okay. Ja. Übelkeit, Erbrechen, Ich ja. habe das danach nicht gefragt. Vielleicht ja. Auch Übelkeit und Erbrechen haben Ja, Sie. ja, ja. Ja, seit wann haben Sie Übelkeit? Seit 3 Wochen, ja. 3 Wochen. Und Letzte 2, 3 Tage ein bisschen, ja, stärker. das ist stärker geworden. Und wie sah das Erbrochene aus? Ja, immer Essenreste ein bisschen gelblich, ja. Essenreste. Gab Riecht es sehr, sehr drin Blut? schlecht, ja. Gibt es drin Blut? Sowas habe ich nicht, habe ich gar Okay. nicht gesehen, ja, Blut. Okay, das habe ich auch notiert. Ja. Ja, Herr Kaczmarek, haben Sie Fieber, Stellfrost, Nachtschweiß? Oder kalten Schweiß? Ja, manchmal habe ich ja Schwitzen. Schwitzen. Ja. Schwitzen Sie mehr als sonst oder? Was meinen Sie? Ja, natürlich. In der Okay. letzten Zeit nach Schweiz ist sehr, sehr stark und meine Kleidung ist durchgenässt. Durchgehend. Ja, Okay. ja. Ich immer Das notiere müde. ich mir, ja. Und haben Sie Brustschmerzen oder Atemnot, Herzrasen? Nee, Herzrasen habe ich nicht. Und auch leiden Sie unter Brustschmerzen und Atemnot? Nicht so viel, ja. Weiß, meinen Sie nicht so viel? Haben Sie oder? Manchmal die Schmerzen ein bisschen strahlen aus, aber ja, das ist nicht Aber Sie ausgeprägt. sollten meine Fragen immer richtig Antworten geben. Das ist sehr wichtig, eine richtige Diagnose festzustellen, Herr Kazmarek. Wenn Ja, Sie, ja, bitteschön. ich verstehe. Meine Schmerzen im Bauch, der. Okay, aber zuerst, okay. Ja, wir machen weiter und die nächste Frage ist über Ihre Stuhlgang. Ihren Stuhlgang. Haben Sie Probleme mit Stuhlgang? Ja, wie gesagt, seit 3 Wochen habe ich einen Durchfall. Durchfall Ja. leiden Sie darunter und Ja. okay. Okay. Wie sah der Stuhl aus? Ja, hellbraun und Hellbraun. ja, glänzend. Glänzt, ja, wichtig zu Ja, wissen, Herr glänzend. Kaczmarek, ja. Es riecht sehr schlecht. Das ist auch wichtig für mich. Und glänzt. Okay, ich würde gerne auch wissen, ob es Blut gibt. Nicht gesehen. Okay, das ist wichtig zu wissen. Und was ist mit dem Wasserlassen? Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ja, in der letzten Zeit beim Wasser wie Altbier. Altbier, Ja, okay, dunkel. bisschen, Meinen Sie dunkel, ich ja, denke. dunkler, ja, ein bisschen. Okay, dunkler als sonst. Okay, nicht rötlich, aber wie Altbier. Ja. Dunkler. Okay, das ist auch wichtig zu wissen. Wie ist da Ihr Appetit, Herr Kaczmarek? Ich habe keinen Appetit mehr, Herr Doktor. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Ja, circa 10 Kilo abgenommen. Innerhalb von, in welcher Zeitraum haben Sie Und das abgenommen? letzte Monat, in der letzten Monat. In einem Monat Ja, und in 10 einem Kilo. Monat. Ah, das ist wichtig zu wissen. Und schlafen Sie gut? Nee, habe ich sehr, sehr starke Schmerzen und Durchfall. Deswegen, ja, kann ich nicht so gut schlafen. Ja, es tut mir leid zu hören. Es muss für Sie sehr schwer sein. Herr Kaczmarek, gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte? So chronische Krankheiten meine ich, oder wie Darf ich? Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte. Ja, da habe ich, wie gesagt, in der letzten 10 Jahren habe ich nicht meinen Hausarzt besucht und Ja, ja, wir haben kein darüber Problem. gesprochen Ich und habe. deswegen möchte ich nicht wiederholen meine Empfehlungen. Wurden Sie schon einmal operiert? Nee, ich habe nur Hühnerauge am Fuß, Ja. ja, rechte Fuß. Wurden Sie deswegen operiert oder? Nicht. Warum Oder? haben Sie so viele Fragen an mich? Aber alle diese Fragen sind sehr wichtig für mich, eine richtige Diagnose festzustellen, um die richtige Diagnose festzustellen, Herr Kazmarek, um auch die bestmögliche Therapie zu planen oder Behandlung zu planen. Deswegen muss ich danach fragen. Ja, Okay. bei mir vor 30 Jahren wegen einem Autounfall war der und Scheinbein Wurde uns kein. fixiert, ja. Nein, fixiert. Okay. Und Noch nach dem etwas? OP, ja, ich habe so viel Bluten geblutet und dann circa ja, 4 Blutkonserven Oh. gegeben wurde. Ja, es tut mir leid, dass Sie so das erleben mussten. Und okay. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein, Herr Kaczmarek? Ja, ich nehme morgen Mittag, Abend, in der Nacht Schnaps. Ja, wie gesagt und wie wiederholt, hundertmal, ist Alkohol nicht Medikament. Okay? Haben Sie echte oder nehmen Sie echte Medikamente ein? Ich meine, oder ich frage. Ja, aber für mich ein Medikament, ja, Herr Doktor. Aber für uns ist es nicht. Okay. Herr Kaczmarek, sind Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Ja, bei mir gibt es eine Wasserallergie. Wenn ich viel trinke, muss ich sehr oft häufig auf die Toilette gehen. Ja, aber Wasser, ja, es gibt keine bekannte Wasserallergie oder es gibt jedoch keine bekannte Allergie, kann ich sagen. Vielleicht, weil Sie zu viel Alkoholkonsum nennen Sie oder nennen Ihre, nennen andere als Wasserallergie, ich denke. Ja, meine Freude hat mir gesagt, ja. Okay. Außer Wasserallergie. Haben Sie oder leiden Sie unter an anderer Allergie oder Unverträglichkeiten? Soweit ich weiß es nicht. Okay. Herr Kazmarek, darf ich fragen, ob Sie rauchen? Ja, ja, eine Schachtelpackung. Ein Ein Schachtel. Schachtel, ja, ein Ein Schachtel. Schachtel. Seit wann rauchen Sie? Ja, mit dem 17, ich denke, ja, über 40 Jahren, ja. 17, okay. Ja. Okay. Herr Kazmanik, ich vermute, dass Sie Alkohol trinken. Wie viel trinken Sie? Und Sie haben eben schon gesagt, dass Sie ein bisschen viel trinken. Und ich würde wissen, die genaue Menge von Alkoholkonsum. Ja, nicht so viel. Tagsüber 4 Flaschen Bier und am Abend 2 Schnaps. Okay, aus medizinischer Sicht ist es zu viel. Aber ja, vielleicht sprechen wir wieder darüber. Wenn Sie wenn Sie mit Alkoholkonsum zu reduzieren oder aufzuhören, können wir dabei unterstützen. Okay. Okay, vielen Dank, Herr Also Doktor. routinemäßig muss ich Sie fragen, ob Sie mit irgendwelchen Drogen Kontakt haben. Herr Kaczmarek. Ja, Cannabis, 2 oder 3 Joint alle 2, 3 Wochen mit meinen Freundinnen. Und Ja, aber ab. seit einem Jahr nicht mehr geraucht, weil ich habe keine Kohle. Okay. Ja, freut mich, dass Sie damit aufgehört haben. Und ich würde gerne wissen, ob Sie Stress bei der Arbeit oder zu Hause haben. Seit 5 Jahren, ich bin arbeitslos, habe ich Ja. keine Arbeitsstress, kann ich nicht arbeiten, leider. Okay, und ja, Stress zu Hause. Ja, ich bin allein, Allein. deswegen, ja, kein Geld, ja, natürlich habe ich. Ja. Sind Sie geschieden oder Ja, ich wie? bin geschieden, Trennungsjahr ja, geschieden. getrennt, nicht geschieden, Getrennt, getrennt, ja. getrennt. Okay. Wichtig. Und haben Sie Kinder? Ja, habe ich eine Tochter, aber ich weiß jetzt nicht, wo sie ist. Sie haben keinen Kontakt. Ja, Okay. da. Und sind Ihre Eltern gesund? Oder Ja. leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Mein Vater hatte einen Dickdarmkrebs und er ist 86 Jahre alt und wohnt in einem Altenheim. Altenheim. Ja. Was ist mit Ihrer Mutter? Meine Mutter ist verstorben. Es tut mir leid für Ihren Verlust. Woran ist sie verstorben? Ja, damals hat sie Bruststurz. Wissen Sie, was das ist? Ja, natürlich. Wahrscheinlich. Ist sie verstorben an eine Ja, sie hat viel Beruf. betroffene, ja, wie bitte? Sie hat viel Beruf auf Ja, den sie Tisch hat gespuckt und dann. Blut verspuckt. Das habe ich so verstanden. Vielleicht eine leberbetroffene Krankheit hatte sie wahrscheinlich. Ja, ich kann so sagen. Ja. Okay. Ja, Herr Kaczmarek, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und für Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf Speicheldrüsenentzündung. Nein, aber Herr Doktor, wissen Sie, mein Opa hat wegen einer Magenkrebs verstorben. Habe ich Krebs? Ich kann nicht eine genaue Antworten geben. Ja, wir Und sollten weitere meine Mutter Untersuchungen auch plötzlich durchführen, damit. gestorben. Wie bitte? Meine Mutter auch plötzlich gestorben ist. Ja, das habe ich auch notiert. Und wie gesagt, ich kann nicht eine genaue Antwort Ihnen geben. Aber wir werden alle notwendigen Untersuchungen durchführen. Danach können wir darüber widersprechen. Und machen Sie sich keine Sorge. Sie sind in guten Händen und wir werden alle notwendigen Behandlungen machen. Okay? Okay, Doktor, vielen Dank, aber muss ich hier bleiben? Ja, Sie sollten hier bleiben, zuerst bis die Ergebnisse, dann sprechen wir wieder darüber. Okay, ob Sie hier weiter bleiben oder nicht. Okay, Herr Doktor, vielen Dank. Ich warte auf Sie. Okay. Und ja, ich werde zuerst eine körperliche Untersuchung, dann Ihnen etwas Blut abnehmen. Danach einen EKG schreiben, um eine Herzursache auszuschließen. Schließlich werde ich einen Bauchultraschall Entschuldigung, nicht abschließen. Anschließend werde ich eine Bauchultraschall durchführen. Ja, wissen Sie, was das ist? Bauchultraschall? Ja. Ich weiß es nicht. Okay. Herr Aber Kaczmarek, ein Ultraschall ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Damit können wir Ihre inneren Organe, Gefäßen gut beobachten und untersuchen. Ja. Und danach, sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Danach komme ich zu Ihnen zurück und erkläre ich Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Und ich okay. Okay. sage, ja, ich werde sagen, ob Sie hier bleiben müssen. Okay, kann ich noch ein Bier trinken? Natürlich nicht. Die Ursache Ihrer Beschwerden ist hochwahrscheinlich Alkoholkonsum. Deswegen sollten Sie oder mit Alkohol aufhören. Ich rate ab, dass Ihr Alkohol trinken. Okay? Kling, Kling, kling. ja. Doktordan am Apparat, bitte. Guten Morgen, ich bin Guten Frau Morgen. Fischer. Ja, bitte schön. Frau Bergheim, Frau Berg. Kaliumwert 2,58 Millimol pro Liter. Könnten Sie bitte Ihren Oberarzt 2,8 pro. sagen? Entschuldigung, könnten Sie das wiederholen? 2,8. Habe ich richtig verstanden? 2,58. 5,8. Okay, das habe ich so notiert. Frau Okay. Bergheim. Ja. Die Name habe ich richtig, habe ich Bergheim gelesen. mit K. Nicht Berg, okay. Wichtig zu Ja. wissen. In der Mitte gibt es nicht G, K. K. Okay. Schönen Tag. Berg. Danke für die Informationen. Ich leite es weiter. Danke. Ja. Okay. Herzlich willkommen, Herr Dorn. Ja. Hallo, Frau Oberärztin. Können Sie sich selbst vorstellen? Ja, ich versuche gerne. Ich bin Çetin Doğan. Ich komme aus der Türkei. Benutzen Sie nicht, ich versuche. Oh, natürlich, ja. Ich mache gerne, oder? Was mache ich gerne, oder? Was kann Ja, ein. besser. Ja. Nochmal. Ja, mein Name ist Çetin Doğan. Ich komme aus der Türkei. Ich bin 41 Jahre alt. Lebe seit etwas mehr 2,5 Jahren in Deutschland. Wir wohnen, ich wohne mit meinem Familien, ganzen Familien zusammen. Ich bin verheiratet und habe 2 Söhne. Und seitdem ich nach Deutschland gekommen bin, lerne ich intensiv Deutsch. Ja, und jetzt bin ich für die Prüfung hier. Bis ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich in der Türkei als Arzt gearbeitet. Ich denke, 10 Jahre lang oder mehr als 10 Jahre lang als Arzt gearbeitet. Ja, ich habe als Allgemeinarzt, Familienarzt und Assistentarzt 2 Jahre lang in Pathologie Abteilung und etwa 4 Jahre lang in innerer Medizinabteilung. In Deutschland Schon bin Facharzt. ich, ja, theoretisch, ich bin nicht Facharzt. Ja, ich bin nicht Facharzt, aber ich habe fast 6-jährige Weiterbildungen in verschiedenen Abteilungen gemacht. Haben die Weiterbildung in innere Medizin nicht abgeschlossen? Nicht abgeschlossen, ja. Weil ich im Jahr 2017 meine Stelle an der Universität veranlassen musste, konnte ich nicht schaffen oder meine Weiterbildung abschließen. Danach habe ich als Allgemeinarzt in verschiedenen Privatkrankhäusern gearbeitet, weil die Lebensbedingungen in der Türkei schwer geworden sind, habe ich eine Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Und jetzt bin ich hier. Und ich versuche, ein neues Leben in Deutschland auszubauen. Natürlich möchte ich in Deutschland als Arzt wieder arbeiten. Dazu bemühe ich mich immer. Was haben Sie noch heute für uns? Statt Versuche, bemühe oder Versuche, welche Verb passt oder besser? Was denken Sie? Bemühe işmiş ya da Erzuhe. Bu da güzel. Ya Bemühe daha hoş olabilir gibi geliyor. Evet, okey. Erzuhe. Deniyorum değil yani, uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz yani. Elinde sonunda Allah'ın izniyle olacak. Ferzuhe. Ya da daha kararlı cümle mi kullanmam lazımdı? Olmuyor mu gibi bir şey oluyor. O Tamam. yüzden daha hoş gibi. Ama yeni bir yaşam apao yapmaya çalışıyorum diyorsunuz ya, o da yeterli yani, devamında da söylemenize gerek yok bence. Normalde geçen Indo-İslam integrinin falan dedim de orada başka parametreler de girdi. Onu öyle söylemek istemedim. Okey. Ya Frau Oberärztin, heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen, aber bevor ich meinen Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Frau Bergheim einen Kaliumwert von 2,58 Millimol pro Liter hat, Milliäquivalent oder Millimol pro Liter hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie. Ja, wir mögen Hypokaliämie. Ja. Ja, immer. Und wir mögen auf Bergheim. Ja. Bergheim. Okay. Ja. Was ist die häufigste Ursache für Hypokaliämie? Ja, dazu gehören, ich meine, die häufigsten Ursachen gehören beim Hypokaliämie erhöhter renaler Kaliumverlust, zum Beispiel durch Diuretika oder hormonale wie Hyperaldosteronismus oder tübüler Erkrankungen. Außerdem könnten extrarenale Verlust wie Durchfall, Erbrechen, ja, diese können zu einer Hypokalämie führen. Ja, Okay. die häufigsten Ursachen dazu. Wie Erwarten Sie bei Hypokalämie? bitte? Welche Symptome erwarten Sie bei Hypokalämie? Ja, häufigst erwarten wir dabei natürlich Muskelschwäche, Muskelkrämpfe, auch Parästhesien, Obstipation oder paralytischer Ileus kann sein. Und auch die gefährlich sind natürlich herzbetroffene Symptome der Hyperkalämie, dieser Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel Extrasystolen oder ventrikuläre Tachykardien, kann ich oder würde ich sagen. Wo der Prüfer die Prüferin möchten hören, kann Ja, man. wieder, ja, Kammer, Filima. Sie haben hier gesagt, ja, besonders Kammer, Filima. Wir können durch Defibrillation behandeln. Ja, Okay, was haben Sie noch heute für uns? Frau Oberärztin, wie gesagt, ich habe einen neuen Patienten aufgenommen. Es geht um Herrn Diater Kaczmarek. Er ist 59 Jahre alt, geboren 1.1.1962. Er ist 1,83 Meter groß, wiegt 74,5 Kilo. Herr Kaczmarek kam heute zu uns wegen seit 3 Wochen, ja, 3 Wochen bestehende, 3 Wochen bestehende Oberbauchschmerzen. Laut Aussage des Patienten sind die Schmerzen plötzlich postprandial, nach dem Verzehr von, ich habe nicht gefragt, Ein. vor dem Essen aufgetreten. Er berichtet, dass die Schmerzen in den Rücken ausstrahlen. Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen kolligartig. Schmerzintensität liegt bei 5 von 10 auf der NRS. Außerdem erwähnt er, dass er seit 3 Monaten ähnliche Beschwerden hat. Die Schmerzen sind jedoch Im Laufe der Zeit schlimmer geworden. Begleitend klagt er Übelkeit, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen. Außerdem hat er dunklen Urin und Nachtschwitzen, Schwitzausbruch oder ja, Schwitzen, nicht Schwitzausbruch. Ja, die Durchfall oder der Durchfall sieht hellbraun und glänzt aus. Und wie gesagt, ist der Urin dunkler. Bitte schön. Entschuldigung. Sie können statt schwitzen Nachtschweiß, weil der Patient gesagt hat, ich muss in der Nacht meine Ja. Kleidung wechseln. Ja, das habe ich mich erinnert, ja. Schweiß können. Ja. Und was deuten auf Glanze Stuhl? Ja, das spricht für Statore. Meinen Sie, ja, das ist eine Befund der Exokrininsuffizienz der Pankreatitis. Meinen Sie das oder? Ich Okay. meine, Ja. Und auch vegetativ anamnestisch ergaben sich Inappetenz, eine Gewichtsabnahme von 10 Kilo, 10 Kilogramm innerhalb von einem Monaten und Dysomnie. Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig. Ja, die Allergieanamnese ist unauffällig. Medikamentenanamnese ist auch so. Und weil der Patient seit 10 Jahren keine Arztbesuch hat, können wir eine nicht gute Vorgeschichte, medizinische Vorgeschichte des Patienten. Er hat keine oder er berichtet keine chronische Erkrankungen. Ja, wurde bei der Pat bei im Patienten oder Entschuldigung, beim Patienten wurde vor 30 Jahren eine Osteosynthese-Operationen durchgeführt oder Osteosynthese durchgeführt. Ja, er brauchte Bluttransfusionen dabei, ja, er brauchte dabei Bluttransfusionen oder danach oder dabei Bluttransfusionen. Wurde Ja, ich. und dann wie bitte? Warum wurde ihm eine Osteosynthese durchgeführt? Ja, ich musste sagen, wegen eines Unfalls Wade- und Scheinbeinfraktur. Wegen Wade- und Scheinbeinfraktur wurde der Patientin operiert. Okay. Ja, Sie müssen nicht. Ich möchte nur fragen. Okay. Ja. Mal bestätigen, In nicht. Vorstellung muss ich nicht, aber wenn Sie detaillierte wissen, soll ich sagen. Okay. Manchmal bekommen Sie diese unwichtige Fragen. Ja, frage ich. Okay. Ja, das habe ich verstanden. Danke für die Informationen. Ja, bei der Noxenanamnese, ja, Noxenanamnese ist bei diesem Patienten sehr wichtig. Er raucht seit 47 Jahren eine Schachtel Zigarette und er trinkt viel Alkohol, täglich 4 Flaschen Bier und 2 oder 3 Schnaps und Drogen. Bis vor einem Jahr hat er Cannabis zwei oder dreimal pro Woche als Joint konsumiert. Familienanamnese, ja, die Familienanamnese ergab ein Kolonkarzinom oder Kolonkarzinom beim Vater, und seine Mutter ist an Hämatemes verstorben. Sozialanamnestisch ist er getrennt, lebt allein. Und wie bitte? Warum konnte seine Mutter eine Hämatomas haben? Höchst oder wahrscheinlich hat sie Ösophagus-Varizin, vielleicht mögliche oder wegen möglichen Leberkrankheit, Leberzirrhosis oder andere Leberbetroffene oder ja, kann sein. Die Ursache sein für diese Krankheit Ja, bei häufigste in entwickelten Ländern ist es viel Alkoholkonsum. Ja. Ja, dann der Vater. Und die Vater oder Großmutter hat auch Krebs, aber das habe ich nicht genau notiert. Ja, sozialanamnestisch ist er arbeitslos, getrennt und lebt allein. Er hat eine Tochter, aber keine Information über den Gesundheitszustand ihrer Tochter habe ich, weil er keinen Kontakt mit ihr hat. Ja, nach anamnestischen Angaben oder haben Sie Fragen für die Anamneseangaben? Oder Nein. soll ich dir meine Verdachtsdiagnose berichten? Okay. Nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf einen akuten Schub einer chronischen Pankreatitis. Dafür Was schiebt, ja. denken Sie, chronische Pankreatitis? Wie Akut bitte? einer chronischen Pankreatitis? Warum Ja. denken Sie an akuten Schub einer chronischen Pankreatitis? Ja, er trinkt oder er hat viel Alkoholkonsum, und seit langem hat er keine Arztbesuche, und er hat eine Gewichtsabnahme und in einer kurzen Zeit viel Gewichtsabnahme und die Beschwerden über Stuhl. Oder alle Beschwerden oder alle Angaben sprechen dafür eine chronische Pankreatitis. Wie bitte? Seit wann hat er diese Beschwerden? Seit 3 Wochen diese Bauchschmerzen haben, aber seit langem, seit mindestens 3 Monaten hat er diese Beschwerden. Ja, am wichtigsten ist die Dauer. Die Ja. Dauer, ja, natürlich die. Seit 3 Monaten hat er ähnliche Beschwerden und auch Osteoporose. Im kurzen Zeit sehr hohe Gewichtsabnahme, dann sagen Sie diese Beschwerden. Aber am wichtigsten ist die Dauer. Ja, Ja, seit. natürlich, ja. Okay, welche Diagnose kommen in Betracht? Ja. Ja, Differentialdiagnostisch Pankreaskarzinom und ja, ich muss ändern meine Differentialdiagnose, deswegen muss ich ein bisschen überlegen. Vielleicht viele Fragen bekomme ich. Ja, okay. Pankreaskarzinom und eine Cholelithiasis in Betracht. Ich kann so sagen. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, muss ich natürlich zunächst körperliche Untersuchung durchführen. Anschließend werde ich Blut für das Labor abnehmen. Außerdem ist es wichtig, eine EKG zu schreiben, um eine Mögliche Herzursachen auszuschließen oder Herzerkrankungen auszuschließen. Bei der körperlichen Untersuchung werde ich Gray Turner, aber ich möchte nicht diese Zeichen nennen, weil ich Fragen danach bekommen habe. Dann, was erwarten Sie bei körperlicher Untersuchung oder worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Wenn ich diese Frage nicht bekomme, soll ich nicht daran nennen, oder? Zum Beispiel, Aber, ich möchte nicht, ich kann nicht gut ausführlich erklären, wie diese Zeichen ist oder weitergeht. Deswegen möchte ich nicht nennen. Geht es auch in Prüfung oder? ja, natürlich. Wenn du sehr gut bist, musst du auch nicht bei der Aufklärung oder bei der diagnostischen Aufklärung erklären. Ja, wenn der Prüfer die Prüfer möchte, können Sie einfach fragen. Ja. Ja, okay. Das habe ich verstanden. Ja, ich achte bei der körperlichen Untersuchung auf der Kühlenzeichen, Gray-Turner-Zeichen und auch eine globale oder ein Ikterus. Okay, was bedeutet Gray Turner und Kohlenzeichen, Foxzeichen? Diese Zeichen können wir besonders bei nekrotisierter Pankreatitis erwarten oder beobachten. Diese Zeichen deuten auf Blutung, Blutung oder Blutung hin in Pankreatitis, aber besonders bei der nekrotisierten Pankreatitis erwarten wir oder beobachten wir. Ja, Sie können einfach diese Zeichen sind Hautfarbveränderungen. Ach, ja. Gray Turner erwarten wir lateral seiche Hautfarbfarbung und andere Curry Kühlen ist periumbikal. befindet sich im Periumbilikalbereich, Foxzeichen befindet sich im Inguinalbereich. Ja, wir erwarten diese Zeichen meistens bei nekrotisierenden Pankreatitis. Ja, sie deuten auf Blutungen im Pankreatitis, Pankreas, Bauchspeicheldrüse. Ja. Ja. Okay. Ja. Im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter, Lipase, Amylase natürlich und auch Blutzucker, Hämoglobin A1C, Elektrolyten, Herzmuskelenzyme, Nierenleberwerte und Cholesterinparameter und auch Lipidprofil sowie eine Stuhldiagnostik bestimmen lassen. Okay, was kontrollieren Sie im Stuhldiagnostik? Ja, Elastase-1-Enzyme kontrolliere ich im Stuhl Okay. als eine Zeichen für Pankreatitis oder indirekte Zeichen der Pankreatitis oder des Weiteren werde ich eine Sonoabdomen durchführen, gegebenenfalls besonders in diesem Fall ein CT-Abdomen oder ja, CT-Abdomen veranlassen, werde ich Sonoabdomen durchführen und gegebenenfalls CT-Abdomen veranlassen Okay, was mit Kontrastmittel. Ja. zeigt das Ultraschall uns bei chronischer Pankreatitis? Wie bitte? Was zeigt? Ha, was sei? Ja. Natürlich in diesem Fall können wir eine freie Flüssigkeit und periphere, ich meine, Speiseldrüse oder um Pankreatitis Ödeme und ja, freie Flüssigkeit, periphere Ödeme und können wir Bauchultraschall beobachten. Wenn es eine Gallenweg betroffene Probleme gibt, können wir auch mit Ultraschall, durch Ultraschall bestimmen. Kann sein, oder? Ja, Sie können sagen, Verkalkung Ja, natürlich, Verkalkung können wir auch dadurch bestimmen. oder Kisten oder Pseudokisten. Kisten, ja, ich habe vergessen. Kisten, Pseudokisten oder. Ne. Auch, wie gesagt, ist es sehr wichtig, gegebenenfalls ein CT-Abdomen zu veranlassen. Ja. Ja, und natürlich werde ich zudem ein gastroenterologisches sowie ein chirurgisches Konsil anfordern. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich diesen Patienten intensivstationär aufnehmen, weil Pankreatitis ein lebensbedrohliches Krankheit ist, besonders die akuten Schübe chronischer Pankreatitis. Aber natürlich, ja, die Intensivstation-Kriterien möchte ich nicht sprechen. Ja, als initiale Therapie empfehle ich, Intensivstationär oder Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution, meine ich Infusiontherapie, gegebenenfalls Nahrungskarenz ist in solchen Patienten wichtig, aber je nach die Vitalparameter oder Stabilität des Patienten können wir darüber entscheiden. Aber Nikotin- und Alkoholkarenz ist unbedingt bestimmt wichtig, ganz wichtig. Als symptomatisch oder als symptomatische Therapie empfehle ich Antiemetikum, Analgetikum und auch Spasmolytikum, weil gegebenenfalls Spasmolytikum und auch aus medizinischer Sicht ist es auch wichtig, gegebenenfalls ein Antibiotikum, besonders bei nekrotisierten Pankreatitis. Und die PPI oder Protonpumpe Protonpumpehemmer, ja, Protonpumpehemmer ist auch wichtig. Darüber hinaus würde ich auch gegebenenfalls Vitaminpräparate und Enzymkonzentrat oder wie kann man sagen, ich hab vergessen, Enzymkonzentrat oder Ersatzung oder Ersatztherapie, Enzymersatztherapie können wir auch verordnen. Okay. Also, Ja, ich denke. ein Patient braucht, ja, können wir Enzymersatztherapie und Vitamine. Enzymersatztherapie. Okay, Enzymersatztherapie, nicht konzentriert. Okay. Vielen Dank. Ja, bitte schön. Vielen, vielen Dank. Ich habe eine Frage, Schmer Hocam. Buyurun hocam. Bu vaka sınavda kronik pankreatin akut ata olarak mı geliyor, yani tanımız bu mu, yoksa akut pankreatit olarak mı koymak lazım? Yani bu vaka böyle oynanıyorsa o zaman akut eşüp kronişe pankreatitis, aynen kronişin pankreatitis diye söylemek lazım. Ama bu vaka son bir yıldır böyle oynanmıyormuş. Önceden böyle oynanıyormuş. Son bir yıldır işte 3 haftadır ya da 3 gündür bu şikayetleri var gibi oynanıyormuş. Hani süre o yüzden önemli. İki vakayı birbirinden temel ayıran faktör vakanın oynanma şeklindeki süresi. Ve farklı özellikleri de değişiyor. İşte sosyal anamnestiş olarak da papaz gibi bir şey oynuyormuş ya da tek başına müzik çalan bir adam, işte hani barlarda falan çalışıyor. Bunlar risiko faktör diye bu şekilde oynanıyormuş. Yani maalesef akut pankreatitis aslında stentöre beklemiyoruz. Hani sizler daha iyi bilirsiniz ama yine de akut pankreatitis şeklinde oynarken de glazında şütül diyormuş. Ama o zaman akut pankreatitis demek gerekiyor. Çünkü işte seit wann haben Sie ein Leberschwerden ya da hatten Sie schon früher ein Leberschwerden diye sorduğunuzda da 3 Wochen diyormuş yani. Öyle dediği için o zaman akut pankreatitis söylemek gerekiyormuş. Yani ben öyle anlamıştım Erfarunklardan ve Daniş'ten. Ama bu adam zaten 3 aydır daha fazla uzun süredir bu şikayetlerim var diyorsa o zaman da bugünkü oynadığımız gibi söylemek lazım. Daha kısa süredir diyorsa şey yap, pankreatitis demek lazım. Papaz olması risk faktörü deniz de hocam. Yani tek başına müzikçi. Orada şey bazı işte yaptıkları bazı dini törenlerden bahsediyorlarmış. İşte her hafta olarak böyle işte cemaatiyle birlikte bir araya gelip işte İçmesi lazım. lazım işte şaraba ekmek falan filan onu içiyormuş ama bu benim mesleğim bunu yapmam gerekiyor falan filan diyormuş. Yani hani orada fazla içiyormuş. Öyle bir durum. İşte tek başına müzik çalan birisi barlarda falan çalışıyor. Hani o içki ortamı oluyor. Oradan öyle. Tamam hocam, sağ olun. Bunu ben bilmiyordum. Ben zannediyorum hep böyle geliyor. Bunu bir şey yaptığımız iyi oldu. Bilmiyorum. Dokümanlarda herhalde hep bu vaka vardı. Yani bizim elimizdekilerde de bende olanlarda. Öğrendiğimiz iyi oldu yani. Oynama şekilleri şeyde var. Şu el yazması notlar vardı ya. Başta hani Evet. benim değil de benim bir kere okuduğum hani vakalarda sonlarda bir değişiklik olmuş mu diye baktım. Orada son oynanma şekline göre var vakalar. Öyle. Tamam. Ben de Erfarun okurken ya da Danişte falan duymuştum. Son bir yıldır akute şub einer kronischen pankreatitis şeklinde gelmiyor da akut pankreatitis şeklinde geliyor bu vaka diye. Tamam hocam, sağ olun. Öyle ama hani sonuçta bir yıldır gelmiyor, gelmeyeceği anlamına gelmiyor. İşte burnout sendrom içinde hani bir yıldır hipertansiyon kriz şeklinde gelmiyor deniliyor. Değişiyor yani Düsseldorf'un vakaları ama böyle yavaş yavaş bir değişiklik oluyor. Bir şeyi atıyorlar öyle değişiyor oluyor. Ama gelmeyeceği anlamına gelmez. Temel fark bileceğiniz şey süre yani süreye dikkat edeceksiniz. Maalesef şey anlamında tam değiştirememişler semptom anlamında da. Evet. Öyle. Sağ olun. Bugün kim yapacaktı sunumu? Nesibe abla mı yapacaktı? O da yok galiba. Ona bakacaktım da tam az önce telefonun için elime aldım sonra unuttum. Ben bir kontrol ediyorum. Evet. Duman. Ben size bir şey sorabilirim. Tevhid bölümüne. Tekrar. Şimdi duyuyor musunuz? Evet duyuyorum da tam ne dediğinizi duyamadım. Duyamıyorum hocam. Bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii buyurun. Şimdi ben sınav tarihi istedim. 26 Ocak'ta ama bana dönüş olmadı. Geçen hafta bir daha istedim. Hala dönüş olmadı. May, 15 Mayıs'tan itibaren bir sınav tarihi istedim. Belki 15 Eylül sonu veya biraz sonra gelecek. Belki 15 Mayıs gelecek bilemiyorum. Dolayısıyla Mart ayı bitiyorum. Önümüzdeki aydan itibaren simülasyon yapayım mı yoksa bekleyeyim mi biraz daha? Yani son ana mı sıkıştırmak gerekiyor bu simülasyonu yoksa önümüzdeki yapmak? Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi oluyor olur. Hem mesela sadece burada simülasyon yapmak da yeterli değil. Yani kendinize simülasyon arkadaşı bulun. Mesela buradaki arkadaşlara da söylemiştik. Hani onlar da kendi aralarında yapmaya çalışıyorlardı. Mesela burada yapıyorlar. Buradan sonra da devam ediyorlar. Çünkü hani Ben sadece şu an zaten bir Japon arkadaşım, ben şu anda bir Japon arkadaşım var. Onunla şu an çalışıyoruz zaten. 10 gün sonra falan bitecek. Programımız bitir atmış olacağız yani. 10-15 gün sonra bitmiş olacak. Dolayısıyla o boşu dolduruyor şu anda. simülasyonlara. Efendim? Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi simülasyonlara. Anladım. Tamam, teşekkür. Size gerek yok yani. Erken başlayabilirsiniz. Daha rahat çalışırsınız. Hani daha erken kendinize daha yetkin hissedersiniz Allah'ın izniyle. O da yardımcı oluyor olur. Şey için de Şule Hoca'yı yazabilirsiniz. Hani bu gruplarda simülasyon yapmak istiyorsanız Şule Hoca ona göre şey yapar. Ayarlamalar yapar. Teşekkür ederim. Evet, şimdi Nesibe abla görünmüyor. Ben bu vakayla ilgili kendi çalışma sürecimdeki şeyimi, tecrübemi paylaşabilirim. Yani aslında yine gastrointestinal sistem vakası. Dedim ya Düsseldorf'un 5-6 tane böyle vakası var. Hepsi birbirine benziyor. O yüzden hani çok kaygılanacak bir şey yok. Sorgulama şekilleri birbiriyle aynı diye. Yine işte karın ağrısıyla geliyor. Ağrıyla geldiğinde her zaman yaptığımız gibi tam olarak yerini tespit ediyoruz. Wo genau haben Sie diese Schmerzen? Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Gibt es eine bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Vielleicht haben Sie sich ein besonders gegessen gibi. Mesela burada evet ya yemekten sonra başladı derse, bu yemekten sonra başladı derselerin hepsinde was haben Sie gegessen? Hani diye sorabilirsiniz. Tanımıyorsanız yemeği, hani bir şekilde biz tanıyoruz hepsi protokollerde yazdığı için ama farklı bir şey de olur da söylüyor olursa. Ist das Essen fettig? Fethaltige o da scharfes Essen, fettiges Essen diye hani böyle sorabilirsiniz. Hem konuşmayı sürdürdüğünüzü akıştan farklı bir şekilde sorduğunuz da ortaya çıkıyor olur. Hem de o size siz bu yemeği biliyor musunuz diye sormadan siz böyle sormuş olursunuz. Ben öyle yapıyordum mesela tofu'da. Öyle sonra ist es erste Mal oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome deswegen waren Sie schon beim Hausarzt gibi. Bu zaten doktora gitmemiş oluyor. Hani giderse ne yapıldı orada size bir tedavi başlandı mı falan filan diye de sorulabilir. Sonra können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Strahlen die Schmerzen irgendwohin auf? Zum Beispiel in den Rücken, in die rechte Schulter gibi. Hani o baba diyor ya orada. Ona spesifik örnekler vermeniz gerekiyor. İşte rücken olabilir, in die rechte Schulter olabilir falan. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Burada onun ağrısı 5'ti. Hani bu çok şiddetli bir şey değil ama yine de sorabilirsiniz. Können Sie die Schmerzen bis Ende des Gesprächs aushalten oder möchten Sie ein Schmerzmittel gibi hani sorabilirsiniz. Genelde tutar hani ama teklif edebilirsiniz yani isterseniz reaksiyon yapmak için. Ama hemen vereyim gibi bir şey girmenize gerek yok yani 5 olduğu için. Ondan sonra gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt? O da gibt es etwas, das die Schmerzen lindert. Bunlara tabii birer örnek verebilirsiniz. Hani Schmerzen'la ilgili böyle. Ondan sonra gastrointestinal sistem zaten. Gastrointestinal sistemle ilgili hani spesifik sorularımız Übelkeit, Erbrechen, Stuhlgang, Wasserlassen soruları. Bunlarla ilgili şikayetleri varsa hani bunları ayrıntılandırıyorsunuz. Burada işte kustum diyorsa Wie sah das Erbrechen aus? Gibt es Blut im Erbrechen? Ondan sonra Stuhlgang'la ilgili bir işte problemi var. O zaman Wellhefarbe und Konsistenz hat der Stuhl. Gibt es Blut im Stuhl? Gibi hani bunları sorabilirsiniz. Tabii ki her bir sorun için Zeit wann diye soruyorsunuz başlangıçta. Yani bir problem diyorsa illa şeyle aynı vakitte olmak zorunda değil. Ama diyor ki bütün sorunlarım aynı zamanda ortaya çıktı. O zaman tabii Zeit wann diye hepsine sormanıza gerek yok. İşte Was arasında ilgili Dunkla diyor. Orada belki işte Zeit wann diye soruyorsunuz. Şey sorulmak iyi olabilir. Wie viel Wasser trinken Sie täglich? Çünkü işte Wasser konsümünün düşük olması da hani Dunkla ürüne sebep olabilir gibisinden. İsterseniz sorabilirsiniz. Bunlar böyle. İşte bu gastrointestinal sistemle ilgili hani genel olarak bunlar rutin, kesinlikle sorulması gereken sorular. Arzu ederseniz duruma göre, spesifik düşündüğünüz tanıya göre şunları sorabilirsiniz tabii ki. İşte haben Sie Sodbrennen, Sauerstoffwechselstörungen, Völlegefühl, Blähungen gibi bunları da sorabilirsiniz. Ama illa sormanız şart olan sorular değil. Tabii bu Oberbauch Schmerzen olduğu için Oberbauch Schmerzen'ın da özellikle hani kalp krizini dışlamak önemli. O yüzden daha Oberbauch Schmerzen'ı ifade ettiği zaman daha en başta bile Leiden Sie unter Brustschmerzen, Lymphnod, Engegefühl, Herzrasen hani bunu sorabilirsiniz. Ama sormamanız da çok büyük bir yanlış değil. O zaman da vegetative anamneze de sorarsınız. Sorun değil. İşte FIBA, Stuhlfloss, Nachweis, Kaiserweiss, soruyorsunuz vegetative anamnezeye geçince. İnapatens, Gewichtveränderungen, işte Schlafstörungen, Herz ve Lungen'la ilgili olan durumu söyledik. Gastrointestinal sistemi zaten sormuştuk. Böylece bu bitmiş oldu. Sonra hani bu hastanın devamındaki şeylerinde spesifik hani sorular yok. Sorular hep klasik ama hani çok fazla reaksiyon var. Onları konuşabiliriz. Başka öyle spesifik hani soru hatırlamıyorum bu vakaya özgü. Reaksiyonlarda da başta zaten verdim diyor. Niye bir daha soruyorsunuz diyordu galiba, değil mi? Öyle bir reaksiyon yapmış sanki Ekrem abi. Ya orada ja, diese Fragen sind für mich sehr wichtig, damit sie mit anderen Patienten mit gleichen Namen und gleichen Alter nicht verwechseln diye söyleyebilirsiniz. Yani diğer hastalarla benzer yaşta ve benzer isimde olan diğer hastalarla karıştırmamak için benim için önemli bu sorular diyorsunuz. Ondan sonra başka işte Gesund yıllardır Havzars'a gitmedim ki diyor. Ja, das ist gut zu hören, dass sie gesund sind. Aber trotzdem sollen sie regelmäßig ihren Hausarzt besuchen, damit manche Krankheiten so früh erkannt werden können. Diyebilirsiniz yani. Hani sizin sağlıklı olduğunuzu duymak çok iyi. Hani her seferinde ilk başta böyle bir empatik bir şey söylemek önemli. Ama sağlıklı olmanıza rağmen düzenli olarak hani Hausarzt'ınızı ziyaret etmeniz önemli. Bazı hastalıkları erkenden tanıyabilmek için diyebilirsiniz. Burada ben böyle bir şey diyordum. Sonra bu hastayla ilgili şunu söyleyecektim. Mesela ilaç kullanıyor musunuz diyor. O da ilaç olarak SNAP diyor ya. Mesela orada bir reaksiyon yapıyoruz. SNAP ist nicht Medikament. SNAP ist kein Medikament diyoruz. Mesela bu sadece yeterli. O benim için medikament falan filan diyor. Orada hastayla şey yapmaya gerek yok. Ama öyle değil falan Ben biraz filan. çatıştım hastayla. O hoş olmadı. Sonradan fark ettim de. Hocam Hastayla. valla az kalsın beni dövüyordu ya. Zaten karnım ağrıyor. Tamam, estağfurullah. Hiç Estağfurullah. hastayla çatışmıyoruz. Hani hastaya böyle çok fazla şey yüklemesi de yapmıyoruz. Yani doktora gitmiyormuş, doktora gitsin diye söylüyoruz. Çok içiyormuş, içmesin diye söylüyoruz. Çok sigara içiyormuş, içmesin diye söylüyoruz falan. Bunların hepsi çok yükleme oluyor aslında. Bu hastada da bir sürü şey var. O yüzden hepsini böyle yapmak çok şey değil. Yani hepsini yap, böyle bir hasta çıkarsa hepsini yapmayalım bence. Çok hoş olmaz. Orada mesela söyledik, şınap ist kein Medikament. Orada şunu sorabiliriz. Yani alkol içtiğini söylüyor ve bunu medikament gibi kullandığını söylüyor. Düşünsenize, fazla kullandığını işaret ediyor, değil mi? Yani soru sormak da bir reaksiyondur ve sonraki alkol anamnezini burada alabiliriz. Sorun yok. Hatta çok güzel olur bence burada yapıyor olmak. Darf ich fragen, wie viel trinken Sie Schnaps täglich? Trinken Sie auf andere alkol enthaltige getränke gibi hani sorabiliriz. Doğal olarak onu almış oluruz. Ondan sonra şey diyebiliriz. Yani ja, aus medizinischer Sicht ist der tägliche Alkoholkonsum so viel. Und diese Alkoholkonsum kann die Ursache ihrer Beschwerden sein. Haben Sie schon versucht, mit dem Alkohol aufzuhören? Mesela diyor ki, ya bitmedim bu benim hayatım, onu ben bırakamam şöyle böyle. Ya ifeşteye. Das ist Ihre Entscheidung deyip hani devam edebilirsiniz gibi. Mesela onu burada yapmış olursunuz. Burada öyle yapılabilir yani, hasta ilaç olarak onu söylediğinde. Sonra diyor işte alerjiyi sorduğunuzda benim Wasser alerjim var diyor. Her şeye böyle çok bir sürü reaksiyon vermenize gerek yok. Yani yüzünüzdeki ifadeler de bir reaksiyondur. Hani anladığınızı gösteren. Çünkü prüfer sadece söylediklerinize bakmıyor. İşte yüzünüzdeki anlama ifadesine bakıyor. Jestinize, mimiğinize bakıyor. Es gibt keine Wasserallergie. Demeniz yeterli. Yani ama benim arkadaşlarım böyle böyle diyor. Wahrscheinlich vegan viel alkohol konsum. Trinken Sie nicht so viel Wasser gibi hani Çok profesyonel oldu hocam. Böyle olursa daha profesyonel. Hani şeydi, direkt cümlelerdense dediğiniz gibi o şeyle yönetebilmek daha iyi olurdu. Yani. yani ne kadar normale yakın oluyor olursa Peki. Peki mesela orada ben hani bazen spontan söylemek bana daha kolay geliyor. Tutup böyle kağıtta ne yazıyordu düşünürken yavaş oluyor, şey oluyor. Orada mesela şey dedim işte. Ausa Schnaps gibt es noch weitere Medikamente. Hani şaka yollu Bu tarz şeyler çok usule uygun olur mu, yoksa öyle çok mu şey olur? Hani sinaptan başka ilacın var mı tarzında? Biraz da gülmeye, yani güler gibi oldum. ifadeyle önemli. Hani o onun şakavari olduğunun anlaşılıyor oluyorsa bence bir sıkıntı yok. Öyle mi? O dedi öyle. Azer şınap, Hmm. gibi hani gibi böyle sorabilirsiniz bence. O kadar ciddi bir sıkıntı olmaz. Hani onunla çünkü orada şakalaştınız gibi şey bir durum yok. Ondan sonra böyle olabilir. Yani bağlama göre olabilir yani sıkıntı yok. Basa alergiyle de öyle. Bir de çok fazla genel soru sorduğumu söyledi. Yani ilk baştaki o bilgileri sormaktan çok fazla niye soru soruyorsun gibi bir şey söylüyor normalde vakada. Orada da ya Sie haben recht. Ich habe viele Fragen gestellt, aber das ist sehr wichtig für mich, eine richtige Diagnose zu stellen. Yani hastaya hak vermek lazım. Adam ağrıdan kıvranıyor. Biz de bir sürü soru soruyoruz ya. Hani hiçbir zaman insan gerçekten sinir oluyor sürekli bir de reaksiyon falan filan yapılıyor. Ne kadar çok burada simülasyon bile yapıyor olsak insan burada bile o moda giriyor. Yani ben de öyle oluyordu. Sinir oluyordum bazen çok reaksiyon olunca falan filan. Oysa ki simülasyon yani değil mi? Ama ne olursa olsun empatik olabilmek anlamında hiç hastaya sinirlenmiyoruz. O yüzden hep de şey onu anlamaya çalışır modda oluyoruz. Ya Sie haben recht, ich habe viele Fragen gestellt, aber diese Fragen sind wichtig, eine richtige Diagnose zu stellen. O da yumuşak oluyor, devam ediyorsunuz. Hani modun bu olması önemli, böyle söylenebilir. Başka ne vardı? Magen Krebs'ten ölmüş şeyi, opası. Ya bu hastanın da zaten bizim de şeyimiz diferansiyel diyagnozumuzda da pankreas karsinom olacak. Zaten buna da işaret eden güçlü semptomları da var. O yüzden ja hep başta empati, ich verstehe ihre Angst, weil ihre Opa an Magenkrebs verstorben ist. Aber momentan sind sie im Krankenhaus. Wir werden unseres Bestes für sie und wir werden alle notwendige Untersuchungen durchführen, um das abzuklären gibi bir şey. Yani, ne yapıyordum? Benim bir şüphem varsa, olabilir ihtimali varsa şey demiyordum yani. Hani öyle düşünmüyorum demek yerine. Şu an hastanedesiniz. Biz sizin için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gerekli olan bütün muayeneleri yapacağız. Bu durumu açığa kavuşturmak için gibi hani söylemek daha mantıklı. Öyle. Başka reaksiyon var mıydı? Bir de küçük bir tavsiye de, hani şey olarak kursta hocamız söylemişti. Bu Nahvolsiyen şeyini biz İbrahim abiyle, İpek ablayla paylaşmıştım da, Nahvolsiyen'i Ferstein yerine böyle aralarda serpiştirin diyordu. Daha empatik bir anlama. Yani Ferstein de bilişsel bir anlama ama Nahvolsiyen de böyle biraz daha empatik bir anlama olarak demişti de, onu da paylaşmak istedim. Das ist nachvollziehen mı demek gerekiyor? Ya da ich kann Ihre Angst gut nachvollziehen gibi mesela, hani Fiil anlamında. Okay. yani daha anlamanın daha böyle yürekten hissediyorum gibi mi? Ne anlamda bu? Çok net bir çevirisi yok Nahvolsi'nin. Nahvolzi'nin anla işte öyle demişti. Yani ben öyle aklımda kaldı da, hani Zaten ya o ihfeşteyi sürekli hani söylemek şey oluyor yani hoş olmuyor bir sürü kere kullandığınız zaman bunu çeşitlendirmek hani önemli. Şöyle ya das ist verständlich. Ich kann sehr gut nachvollziehen. Hani bunlar anlaşılır gibi işte ich verstehe gibi işte nachvollziehen gibi yani birkaç böyle değişik çeşidinin olması önemli. Çünkü bazı hastalarda belki bir sürü kere söylemeniz hani gerekiyor olacak. Öyle çeşitlendirmek iyi olabilir. Evet Çetin hocamın dediği gibi. Ben burada hastaya Bauchspeicheldrüse Entzündung diyordum. Tay 1 kısmında, Tay 2 kısmında işte akute şup, einer chronischen Pankreatitis diyordum. Diferansiyel tanı olarak da pankreas karsinomla kolidokolitiyaz istiyordum. Ya sunumu da so weiteren Abklärung werde ich zuerst eine körperliche Untersuchung vornehmen, die Vitalparameter überprüfen und Blutfudas Labo abnehmen. Natürlich werde ich eine EKG schreiben. Im Labor werde ich Blutbild, Entzündungsparameter wie C-reaktiv Protein Leberwerte, Nierenwerte, Elektrolitewerte, Amylase, Lipase, Cholesterinwerte, Stuhldiagnostik, besonders Elastaz 1 im Stuhl, bestimmen lassen, Ürenstatus, bestimmen lassen als aparatif, werde ich Abdomen Sonografi, Ürenstatus und Stuhldiagnostik burada da söylenebilir. Und gegebenenfalls eine Abdomen Tomografi durchführen. Ich werde einen Konsil in der Abteilung für Gastroenterologie, gegebenenfalls Chirurgie anfordern. Sollte sich meine Verdachtdiagnose bestätigen, werde ich die Patienten Hocam, nahfosiyinle ilgili bir hatırlatma. Şey gibi kullanılmıyor mesela ihfert, işte zi gibi kullanamıyoruz. İh kan nahfosiyin. Yani mesela ih nahfosiye zi gibi bir kullanımı yok kesinlikle. Sadece durumlar için kullanılıyor. Kişiler için kullanılmıyor. Yani ben sizi anlıyorum şeklinde ferşteyn gibi kullanamıyorsunuz. İhfert, zi diyebiliyorsunuz ama İh nahvosiye zi diyemiyorsunuz ya da i'nin diyemiyorsunuz. İh kan zi gut. Anladınız, durumu anladım. Evet. İh kan i ve situasyon nahvosiyin. Sizin durumunuzu anlayabiliyorum şeklinde. Tamamdır, Ne teşekkür. hissettiğinizi anlayabiliyorum şeklinde. Bir de hocam şeyi sormak istiyorum. Nesibe hocam katılmıyor kaç gündür. Yani Nesibe abla birkaç gün önce yolculuğa çıkıyorum demişti. Belki bir yere gitmiştir. Bugün için de yazmamış, o yüzden bilemiyorum şu an. Anladım Bu şeyde eksiğimiz oluyordu hocam. Bilmiyorum diğer sınav yaklaşan Ekrem abi hariç diğer İpek ablayla Yüreğim abi var herhalde. Bu mesela Tayloo 3 soruları hani hazırlanamıyorum da kendi adıma çok fazla. Onları hallederiz herhalde değil mi? Bir, yani hallede şey, mesela genelde forsterinkları hazırlamak, yazı, mazı birkaç parametre olduğu için sınav hazırlık. Ya da onu öne mi kaydırsak bu uğraştığımız forsterinklardan şeylerden öne mi kaydırmak lazım? Yok yok. Bayağı bir Sorun. soru var. Erfarunk var. Ama bence siz şu an bunları gayet iyi yapıyorsunuz. Bunları böyle rutin yapmaya devam edin. Kendiniz ekstra çalışma sırasında o soruları okuyun. Soruları okuyun, cevaplarını okuyun. Kendi kendinize cevap vermeye çalışın. Hani kendi kendinize cevap vermeye çalışırken diliniz gelişiyor ve hani verebiliyorsunuz. Hani siz zaten işte Allgemein ars olarak çalışmışsınız, İnnere Medisinde şey yapmışsınız. Belki bilgi açısından da eksiğiniz yoktur. O yüzden çok endişelenmenize gerek yok. Ama o vakayı mesela burada hangi vakayı yapacağınız belli. Bir gün önceden onun tay 3 kısmını da okuyun yani. Tamam. Hangi sorular var? Cevapları neymiş? İnşallah yetiştirip şey yapalım. Ama beraber okumak da çok faydalı oluyor. Biz bazen işte sınav yaklaşan abilerle, ablalarla yapıyoruz da. Yani hani diğer arkadaşlara da tavsiye ederim. Karşılıklı okuyunca daha bir kalıcı oluyor. Hani soru cevap şeklinde. Bir iki vakada yaptık. Bayağı bir faydalı oldu. Hani tecrübe olarak da paylaşmak isterim. Ya Ferhat Hocam, bizde şeyde Düsseldorf'ta fahbegrif sorulmuyor. Özel bir fahbegrif bölümü yok yani. Vakaların içerisinde spesifik varsa öyle soruluyor. O yüzden fahbegrif üzerine özellikle şey yapmıyoruz. Hocam bir de Düsseldorf'tan arkadaşlarım paylaştı pankreatitis şeyini gönderdim. Şimdiye kadar 13 defa sorulmuş. Son 13 vaka. 13 vakanın anamnezi orada var. Birbirine benzer. Arzu eden arkadaşlar bakabilir. Yazdım. Elinize sağlık.